herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, Folge 147. Der App-Pullover. Und was mit diesem skurrilen Titel auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Ja, in den Themen heute Apps sind wie Pullover. Bloatware außer Rand und Band. Ja, S4, 16 GB sind es nicht mehr gerade. Und jede Menge News gibt's da und auch wieder Community-Geschichten und natürlich die App der Woche. Jetzt fangen wir erstmal an, wie immer, mit den Themen. Ja, Bloatware außer Rand und Band. Samsung Galaxy S4, ja, 16 GB Version ist momentan im Verkauf. Und die größeren Versionen gibt's irgendwie noch nicht. Warum? Keine Ahnung, wird schon seine Gründe haben. Wahrscheinlich eben Lieferschwierigkeiten etc. Was weiß ich ja, also kann man hier schon gar nicht mal durchschauen. Auf jeden Fall gibt es momentan nur die 16 GB Version zu kaufen. Und das Problem ist jetzt, dass wenn ihr das S4 kauft, dass ihr gar keine 16 GB habt. Wenn ihr jetzt denkt, langsam, Moment, das ist ja immer so, das ist ein alter Hut, ja. Erstmal werden Gigabyte bei den Firmen mit 1000 Megabyte gerechnet und nicht, wie es wirklich richtig ist, 1024. Und von daher gibt es schon noch ein bisschen was ab, wenn man danach guckt am Computer. Ja, okay, klar. Und natürlich braucht auch das ein oder andere Programm, das im System gespeichert ist, ein bisschen Platz und so weiter. Okay, ja, okay, klar. 16 GB und gut, oh, dann hat man nur 14 GB frei. Oh Mann, das ist aber ärgerlich. Okay, aber das ist das, was man gewohnt ist, ist normal. Ja. Wenn ihr aber ein Samsung Galaxy S4 kauft, dann kriegt ihr nur 8,8 GB. Also im Prinzip habt ihr nur 8 GB Version gekauft, wenn man so will. Und das ist schon ziemlich hart. Es ist allerdings nicht nur ein Problem mit den Samsung-Geräten, mit den neuen, sondern auch andere Geräte von anderen Herstellern, die eben sehr viel auf Zusatzsysteme legen, eigene Systeme und viele Bloatware installiert haben. Ja, dazu zählt auch HTC und auch Sony, ja, da ist auch schon etliches weg, also weit mehr als jetzt durch diesen Rechenfehler, den die Firmen zu ihren Gunsten machen eben, ja, und auch was der normale Verbrauch des Systems angeht, das sind die also auch schon weit drüber, aber es ist kein Vergleich. Das Samsung S4, ich finde, das durchbricht hier eine Grenze, ja, dass man also ja eine 8 GB Version, 16 GB Version, 32 GB Version und jetzt kauft man sich eine 16 GB Version und hat im Prinzip 8 GB. Es kann da, also das finde ich absolut unmöglich. Hier muss was getan werden, wie ich finde. Einige andere sehen das vielleicht nicht ganz so eng, aber ich denke, hier ist eine Grenze überschritten, wo es erforderlich ist, vielleicht etwas auf den Weg zu bringen, dass eben nicht nur der verbaute Speicher genannt werden muss, sondern auch der freie Speicher genannt werden muss. Oder dass eben der verbaute Speicher wegkommt, ja, als Angabe und nur der freie Speicher mit denselben Toleranzen natürlich, wie es bisher auch war. Das heißt eben, die Firmen sollen ruhig in ihrem 1000 rechnen statt 1024, was weiß ich, warum die das machen wollen, egal. Das juckt mich wenig. Ja, bei diesen Gigabyte-Zahlen, mit denen man heute zu tun hat, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Nur das ist zu heftig. Woran liegt's? Das aufgeblasene System, das TouchWiz, braucht halt sehr, sehr viel Speicher schon mal. Dann die ganze Bloatware, das heißt die Apps, die da mit drauf sind, saugen dann eben den Rest noch weg. Ja, so viele Zusatzprogramme, wie da eben da drauf sind, da geht halt einiges davon weg. Man kann es ja eigentlich kaum fassen, weil eigentlich sollte das System ja in einem abgetrennten Bereich liegen, das heißt nicht vom RAM abgehen, sondern eben im ROM, guten alten ROM, ja, liegen. Aber da liegt eben nur sozusagen der Kern des Systems und das ganze Brimborium drumherum, das liegt im normalen RAM-Speicher. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das, wenn man jetzt eine Angabe macht, weil die Leute sind halt so Angaben gewohnt, 8, 16, 32, 64 GB, ja. Aber ich finde, es ist schon heftig, dass das dann dermaßen arg unterboten wird. Also vielleicht sollten die Firmen dazu verpflichtet werden. Ich bin zwar kein Fan von weiteren Verpflichtungen und Regulierungen, aber ich denke, das ist hier absolut notwendig, weil die Leute, die jetzt eben ein Gerät kaufen und denken, naja, da habe ich 16 Gigabyte, gut, ein bisschen was geht ab. Dann denkt man, hat 16 Gigabyte, gut, habe ich 14 Gigabyte, genug für Musik, Filme und so weiter drauf zu machen. Ja, ich meine, die werden dann ziemlich enttäuscht sein, wenn sie dann 8 Gigabyte frei haben. Ja, da kocht zu manchem die Galle über. Also es ist nicht gut. Und ich meine, mir selbst macht das jetzt nichts großartig aus, weil ich ja eh alles in der Cloud habe. Mir würde auch ein 8-Gigabyte-Gerät genügen. Nur müsst ihr euch dann eben klar machen, wenn ihr ein 16-Gigabyte Samsung kauft, dann habt ihr quasi ein 8-Gigabyte-Gerät, wenn ihr so wollt. Ja. Und ich finde, die Angaben auf den Packungen müssten dann eben so sein, 16 GB verbaut, freier Speicher, 8,8 GB, und dann ist es einigermaßen okay. Oder circa 8 GB. Ja. Wäre auch noch okay. Aber das ist einfach, also da muss was getan werden. Ich war richtig, erstmal war ich richtig baff, wo ich das gehört habe. Dann war ich sauer. Ja, und jetzt ist es eigentlich nur noch traurig. Und das würde, wenn ich jetzt also wirklich auf den Speicher angewiesen wäre, wäre das für mich ein absolutes Totschlagargument. Ja, ein Telefon mit 16 GB, und ich hab nur noch so wenig frei. Ja. Die anderen Versionen sind, wie gesagt, nicht verfügbar. Stellt sich halt auch allerdings die generelle Frage, wenn ich jetzt so 32 Gigabyte Version habe, ja, ob ich dann mit den 24 Gigabyte mich zufrieden geben würde, ja, die 8 Gigabyte fast, die da abgehen, oder ob das auch dann nicht mehr okay wäre. Ich meine, es ist dann nicht ganz so schlimm mehr. Ja, aber gerade mit den 16 und 8, das geht absolut nicht. Was hat sich Samsung dabei gedacht? Ja, geht so nicht. Und da, wie gesagt, sind auch die anderen gefragt. Auch bei HTC geht jede Menge Speicher ab. Ich muss da mal nachgucken, was da dann reell wirklich davon abgeht. Da war eben jetzt nur das S4 genannt. Aber da muss ich das auch nochmal anschauen, wie viel dort verloren geht. Aber ich glaube, mehr kann es gar nicht sein. Ja. Mehr kann es gar nicht sein. Weil das ist wirklich heftig. Ja. Gut, also das ist der Gesetzgeber meiner Meinung nach gefragt, hier was zu machen, weil die Dimensionen werden einfach zu groß von einem Speicher, der unterschlagen wird für allen möglichen Jumble, ja, für allen möglichen Kram, Bloatware und Inhalte. Sogenannte Inhalte, Modifizierungen etc. Dann sollen die gefälligst ein größeres ROM einbauen, den ganzen Rotz da drauf klatschen. Dann ist wenigstens noch der Speicher frei. Aber immerhin, man könnte ja sagen, naja, wenn das Ganze im Speicher liegt, dann könnte man vielleicht auch mal eine App schreiben, die den ganzen Rotz aus dem Speicher beim Booten vom Handy löscht. Geroutet werden muss es natürlich schon sein. Und dann hätte man da vielleicht Ruhe von der ganzen Bloatware. Mich regt's nämlich wirklich auf momentan, was die Hersteller sich wagen, da alles drauf zu klatschen und ins Gesicht von den Nutzern schlagen. Zweites Thema. Apps sind wie Pullover, weil man gerade vom Gesetzgeber sprechen, der hier eingreifen will, oder sollte. Der Verbraucherschutz hat schon mal wieder zu Wort gemeldet, und in Hessen, ja, Lucia Puttrich hat sich hier mal geäußert zu Apps. Denn was für Pullover gilt, so die Verbraucherschützerin, was für Pullover gilt, das muss auch für Apps rechtens sein. Ja. Die App-Pullover, beziehungsweise Quatsch, die Apps sollen also hier zurück zu geben sein. Ja. Das gab es ja auch mal eine Zeit lang bei Google. Bis heute geht's noch, aber 15 Minuten ist natürlich viel zu wenig, klar. Es war mal bei Google, wer sich dann noch daran erinnern kann, im Market 24 Stunden. Und ich denke, das ist ausreichend. Ja. 14 Tage muss es ja nicht unbedingt sein wie beim Pullover jetzt, ja. Vermutlich wird es, wird die Forderung darauf noch hinauflaufen, wenn er das schon, wenn sie das schon mit einem Pullover vergleicht, ja. 14 Tage Rückgaberecht, das wäre schon heftig für eine App, ne? Aber 24 Stunden finde ich angemessen. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich war nicht erfreut darüber, als das hier auf 15 Minuten verkürzt wurde, weil viele Apps, gerade große Apps, brauchen bei manchen schon länger als 15 Minuten, bis sie heruntergeladen sind, und da hat man es noch nicht mal angeguckt. Andere Apps wiederum braucht man, um es richtig zu testen, wesentlich länger als 15 Minuten. Beispielsweise, wie soll ich eine Geocaching-App in 15 Minuten testen? Ja, da brauche ich mindestens 24 Stunden her dazu, und da muss ich mir schon ziemlich viel Mühe machen, dass ich das hier schnell ein paar Caches suche, ja, auf das Gerät überspiele, und dann hier rausgehe in die Natur und damit versuche, die Cache zu finden, weil erst dann weiß ich ja, wie gut die App wirklich ist. Ja. Und das mag auch für andere Sachen gelten. Die andere Seite war natürlich, okay, wenn man jetzt ein Spiel hat und ist so ein Hardcore-Zocker, ja, dann hat man das in 24 Stunden vielleicht schon durchgespielt, dann gibt man es zurück und fertig. Tja, no risk, no fun. Ne? So ist es nun mal. Man kann das alles nicht so sagen, vielleicht dann die Spiele komplizierter machen, so dass man sie nicht in 24 Stunden durchspielen kann oder sowas. Ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ja, das ist eben diese Sache, die zugunsten von dem Verbraucher geregelt werden muss. Ja, das ist ja auch bei den reellen Produkten so. Ich meine, klar, ich kann, was weiß ich, eine Frau kann sich ein Hochzeitskleid kaufen und innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgeben in das Internet. Das ist nun mal so, tut mir leid. Ja. Wenn man da Gebrauchsspuren feststellt, kann man sie in Rechnung stellen. Was soll man machen? Ja, es gibt nun mal aus gutem Grund solche Rechte des Verbrauchers, die eben über den Rechten der Firmen stehen. Ansonsten ist die Gefahr natürlich groß, dass die Firmen wesentlich mehr Schindluder mit diesen Sachen treiben, als eben die Kunden da das ausnutzen werden. Ich meine, klar, das soll hier kein Ansporn sein für die Kunden, das auszunutzen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ja. Das Geschäftsverhältnis von Händler und Kunde ist immer noch ein Vertrauensverhältnis, ja. Und der Kunde, das darf auch kein Schmarotzer sein, ja. Und wenn das natürlich rauskommen würde, dass das genauso passiert ist, dann könnte man da vielleicht noch dagegen vorgehen, ja. Vielleicht wäre es bei den Apps, es ist leichter als im Realleben, vielleicht bei den Apps könnte die App zum Beispiel an den Server melden, ja, wie lange hier jetzt schon gespielt wird und in welchem Ausmaß gespielt wird. Und wenn die Hälfte des Spiels zum Beispiel durchgezockt ist, dann wäre zum Beispiel eine Rücknahme nicht mehr möglich. Ja, das könnte man zum Beispiel noch einführen. Aber die Verbraucherschutzministerin, die scheint auch zu übersehen, dass Software auch in der Realität, also das heißt auch CDs und so weiter, dass die auch außerhalb von diesem 14-tägigen Rückgaberecht stehen. Ja? Software ist davon nicht betroffen. Ja? Software wird nur zurückgenommen, wenn die CDs beispielsweise noch original verpackt sind. Ja? Das heißt, dass sichergestellt werden kann, dass das Spiel nicht installiert wurde, nicht registriert wurde und nicht gespielt wurde. Ja, das ist nur deswegen gedacht, dass man sich das Spiel kauft, zum Beispiel, oder verschenkt, und nein, es geht nicht, ja, also der hat das schon, dann kann man es wieder zurückmachen. Wenn natürlich ein technischer Defekt vorliegt in dem Spiel, dann ist natürlich klar, dass es hier eine Rückgabe bzw. eine Garantie gibt. Das ist klar. Also wenn die CD zum Beispiel schließbar ist, dann ist nicht lesbar, dann muss eben die Firma das dann nachbessern oder das Spiel zurücknehmen, klar. Aber hier das Spiel installieren, angucken und dann sagen, nö, das gefällt mir nicht, das gebe ich zurück, das geht nicht, das ist vom Umtausch dann ausgeschlossen. Das sollte vielleicht die Lucia Puttrich da auch nochmal mit in Betracht ziehen. Aber ich generell finde ich eine 24 Stunden Rückgaberecht für Apps ganz gut, denn oftmals ist eben die App nicht das, was einem wirklich vorgegaukelt wird. Ja? Also man wird quasi da getäuscht teilweise. Das sind Apps im Umlauf, Die kosten jede Menge Geld. Die erste halbe Stunde ist auch alles, sieht alles okay aus. Wenn man dann weiterkommt, dann stellt sich auf einmal das Ganze als Fake sozusagen heraus. Ja? Und dann hat man keine Möglichkeit mehr, das zurückzugeben. Wenn man das dann meldet an Google, da ist es dann eben die Chance sehr, sehr gering, dass da in absehbarer Zeit dann was passiert. Ja? Wobei einmal muss ich sagen, um das auch nicht zu unterschlagen, ja, ich hatte mal GTA 3 gekauft und konnte es herunterladen, obwohl, also es ging durch den Makel ganz normal, ich konnte es herunterladen und dann konnte ich feststellen, dass es auf meinen Geräten nicht läuft, weder auf dem Galaxy Tab noch am Nexus S. Die Zeit war natürlich überschritten und da habe ich mich dann an Google gewandt und habe dann einmalig das bewilligt bekommen, dass es zurückgenommen wird. Und Google hat mir den Betrag gutgeschrieben. Also von daher, man kann es trotzdem probieren, ja, auch nach den 15 Minuten. Aber dieser automatisierte Prozess, 24 Stunden ohne groß Rückfragen und so weiter, das sollte schon gehen. Ging am Anfang ja auch. Tut mir leid, wenn es den Entwicklern nicht passt. Was der Verbraucherschutzministerin hier vorschwebt, ist noch wesentlich schlimmer. Dort sollen nämlich dann Entwickler und Gerätehersteller verpflichtet werden, von den Apps Demo-Versionen anzubieten. Und das wäre vielleicht schlecht. Ja. Also dann lieber den Job wieder 24 Stunden in Europa Rückgaberecht geben, ja, weil wenn die Programmierer dazu verpflichtet werden, Demo-Versionen anzubieten und es nur auf unseren Markt beschränkt ist, dann wird es so sein, dass viele Apps nicht mehr bei uns im Store verfügbar sein werden, weil es darf nicht verkauft werden, weil es keine Demo-Version ist. Ja, weil keine Demo-Version davon vorhanden ist und den Entwickler interessiert es einen feuchten Kehricht, dass keine Demo-Version vorhanden ist, weil das Programm eh nicht für zum Beispiel für den deutschen Markt gedacht war. Ja. Das ist tatsächlich so. Viele Programme, die wir herunterladen können, sind einfach nur deswegen herunterzuladen für uns, weil eben der Entwickler hier anklickt, in allen Regionen verfügbar, fertig. Ja. Und wenn er das dann nicht mehr darf, weil er irgendwie Verwicklungen oder Strafe sogar befürchten muss, dann wird er eben den Euroraum nicht anklicken und das war's dann. Und schon kriegen wir wieder weniger Apps. Also das passiert hoffentlich nicht. Schon jetzt habe ich ja nicht allein aus dem Grund mein Handy und mein Tablet auf Englisch stehen, damit ich auch alle Apps sehe, die für englische Sprache angeboten werden und für die Region okay sind. Weil wenn man das auf Deutsch stellt, dann sieht man etliche Apps überhaupt gar nicht im Play Store, die man sieht, wenn man das Gerät auch auf Englisch stehen hat. Und man kann es natürlich dann auch nicht benutzen. Also. Das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Also insgesamt 24 Stunden Rückgaberecht finde ich ganz gut. Demo-Version Pflicht, nur wenn es bei Google im Play Store für alle Regionen Pflicht wird, also für alle Entwickler Pflicht wird. Wenn es nur für eine Region Pflicht wird, dann können wir es vergessen, weil dann werden uns viele wichtige und schöne Apps nicht mehr zuteil werden können. Dann komme ich mal zu den News. Google hat Photospheres auch für Webseiten jetzt veröffentlicht. Ja, wer einen Galaxy Nexus hat, nein, Entschuldigung, Nexus 4 hat, der wird sich ja freuen über diese Photosphere, die er da aufnehmen kann. Ja, also quasi die 360 Grad rundum und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Diese Kugelaufnahmen, der 360 Grad Panorama ist ja ein alter Hut, ja, sondern das sind hier rundrum Aufnahmen, ja, na Kugel sozusagen und die konnte man bisher über Google Plus sehr gut ansehen und natürlich auf dem Handy. Jetzt geht es auch auf jeder normalen Webseite, dass man eben hier so diese Photospheres einblenden kann. Mit einem entsprechenden Widget ist es möglich. Und das heißt, mehr Leute können diese diese Aufnahmen in der Form sehen, in der sie gedacht ist. Ja, das ist ja schon mal eine gute Geschichte. Toshiba Tegra 4 Tablet ist aufgetaucht, ja, noch ganz geheim, ja, das AT10LE, ja, das ist aufgetaucht, ja, nicht ganz offiziell, aber es war schon von Anfang an sehr interessant, die Gerüchte gab's, dass eben hier ein Tegra 4 Tablet vorhanden ist und nicht nur das, wird auch ein schönes Keyboard-Dock gezeigt, in dem man das Tablet da passend reinsetzen kann. Und das Keyboard sieht mal richtig gut aus. Und das ist auch sicherlich, zeigt er auch, dass da vielleicht hier auch eine andere Zielgruppe angesprochen wird mit dem neuen Toshiba-Teil. Mal sehen, wie sich das schlägt. Es soll mit 1,8 GHz getaktet sein. Und mit Android 4.2.1 kommen 10.1 Display. Und damit kann man eben, wie gesagt, auch die Tastatur zeigt, dann, dass es eher so ein High-End-Device sein wird. Und das dürfte man aber auch annehmen mit dem Tegra 4-Prozessor. Ja, und gibt's da schon Benchmarks? Ich glaube, da gibt's schon Benchmarks. Ne? Oh, super. Naja, nee, gibt keinen Benchmarks. Ist eher als nicht so aussagekräftig. Okay, also Toshiba Tegra 4 Tablet. Ja, könnte bald offiziell sein. Die Aufnahmen sehen mir nicht gefaked aus. Muss man auch nicht. Das ist einfach nur ein Toshiba Tablet. So designmäßig, naja, okay. Also hätte vielleicht Toshiba noch eine Schippe drauflegen können. Aber naja, wenn die Leistungsdaten stimmen, ist das Design auch egal, finde ich. LG, ja, hat eine Aussage getroffen, dass wohl auch das nächste Nexus Phone, ja, wie immer das auch heißen wird, von LG sein wird. Der CEO von LG, der hat sich nämlich mit Larry Page getroffen, um die Partnerschaft zu vertiefen und hat dann eben bei der Gelegenheit angesprochen darauf gesagt, dass er also bestätigen kann, dass das nächste Nexus-Telefon bereits in der Mache ist bei LG. Das sollte ja schon mal was heißen. Also, das würde logisch sein, ja, denn bisher war es immer so, ja, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, ja, HTC, dann kam, glaube ich, was war denn? Ja, doch, ja. Dann kam Samsung, ja, und jetzt LG. Ja. Also das wäre jetzt logisch dann von der Fortsetzung. Immer zwei Stück hintereinander. Ja. Mal sehen, was dann wieder kommt. Ja. Dann ganz andere. Ich, ehrlich gesagt, ich tippe nach dem LG, tippe ich dann auf Huawei. Ja. Ich weiß, viele wollen da eher der HTC haben als Nexus, wäre auch nicht schlecht, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. HTC Nexus, das wäre doch mal was. Aber ich tippe dann Huawei dran oder so. Die sind ja gerade ziemlich stark im Aufkommen. Ja, und die Partnerschaft zu vertiefen zwischen LG und Google, das hört sich auch gut an, denn so ganz reibungslos lief die Partnerschaft ja bisher nicht. Trotz den erfolgreichen Nexus 4 und Nexus 7 Geräten gab es da ein paar Reibereien, gerade beim Nexus 4, was die Lieferbarkeit anbetrifft, da war es nicht gerade schön, wie die sich beide gegenseitig da die Schuld zugeschoben haben. Ich hätte ehrlich gesagt, hatte ich schon wenig Hoffnung, dass das nächste Gerät auch wieder von LG sein wird, weil da ist doch, ich kann es schon als Reibereien bezeichnen, also das ist nicht optimal, das in der Öffentlichkeit auszutragen da und zu sagen, nee, die sind schuld und die anderen sagen, nee, der ist schuld, ja. Das ist nicht optimal. Normalerweise, also wenn das jemand mit Apple gemacht hätte, ja, dann wäre die Partnerschaft nicht nur für das nächste Handy gelaufen gewesen, sondern die Partnerschaft wäre dann ein für alle Mal gelaufen werden. Man kennt ja den Choleriker noch. Vielleicht wäre es jetzt auch anders. Damit Tim Cook ist ja nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Aber das war schon starker Tobak. Dennoch scheint es hier den Verbindungen keinen Abbruch getan zu haben und jetzt dürfen wir also wieder gespannt sein, was als nächstes kommen wird von LG. das Optimus G Pro war ja schon sehr beeindruckend. Das hatte ich, darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen in einer Folge. Und das wäre eigentlich so der Anwärter gewesen für das nächste Nexus LG. Nur ist das jetzt schon auf dem Markt und ich hoffe, dass es dann nicht das Nexus G Pro wird, einfach Optimus G Pro wird das nächste Nexus, weil ich bin der Meinung, dass das Nexus immer von den Leistungsdaten her doch ziemlich stark sein muss und wenigstens noch einigermaßen aktuell. Das war es allerdings nicht immer so. Also bisher war auch die Nexus-Reihe immer eher schon ein Gerät, das schon mal auf dem Markt war oder gerade ist in anderer Form und dann eben unter dem Nexus-Label nochmal rauskommt, ohne diesen ganzen Kram da drauf. Also könnte es sein, aber wie gesagt, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass es dann doch ein neues Gerät wird, das noch bessere Leistungsdaten hat. Auch wenn momentan die Optimus G Pro Leistungsdaten phänomenal sind. Ja. Was ich nicht hoffe, ist, dass eben jetzt doch noch auf der Google I.O. ein neues Nexus angekündigt wird. Das halte ich aber ehrlich dafür ausgeschlossen. Ja, Nexus 4 LTE geht da die Gerüchte rum. Und damit wird es bis Jahresende dauern, bis ein neues Nexus rauskommt. Mindestens bis Jahresende, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Und da wäre dann das Optimus G Pro schon eben nicht mehr State of the Art. Ja. So sieht's aus. Gut. Samsung bietet jetzt einen externen Akku an, mit sage und schreibe 9000 mAh. Ja, Wahnsinn! Das reicht für etliche Male, so ein Gerät aufzuladen. Ja, und man kann damit natürlich nicht nur Samsung-Geräte aufladen, sondern natürlich jedes Handy mit einem Micro-USB-Anschluss. Der Preis ist relativ hoch, muss man sagen, um die $90. Da gibt es ähnliche Produkte schon etwas günstiger im Internet. Aber dennoch muss ich sagen, das sieht sehr stabil aus, hat Hand und Fuß, Leuchtdioden zur Kontrolle des Ladezustands. Und wie gesagt, 9000 mAh, das ist schon ein Wort. Da macht es richtig Spaß. Hat auch ein richtiger, schöner An- und Ausschalter. Warum ich das so betone? Ich habe hier so einen schönen Akku, der ist auch gut, ein Zusatzakku, aber der verbraucht Strom. Auch wenn nichts passiert dran, verbraucht er Strom. Ja, das kann man auch ganz leicht sehen, wenn man im Dunkeln drauf guckt, dass da ganz leicht immer so ein pulsierendes Leuchten kommt. Also ganz, ganz, ganz, ganz schwach minimal. Ja. Und zusätzlich kommt man eben auf diesen Taster drauf. Das ist einfach nur so eine Taste. Und wenn man da drauf kommt, dann geht der Batteriecheck an und der kostet natürlich auch Strom. Der bleibt immer so für 30, 35 Sekunden an und der kostet auch Strom wieder. Und wenn ich das dann in der Tasche habe, eine Woche, dann ist er leer. Ohne, dass ich was dran gemacht habe, ist er einfach leer, weil ständig kommt man an die Taste, dann verbraucht das Ding noch so Strom. Und hier gibt's einen hardwaremäßiger Ausschalter. Und damit ist die Batterie hoffentlich sicher. Ja. Deswegen ist es schon mal gar nicht schlecht. Ich würde mir das auch mal überlegen. Ja, vielleicht wäre das was. Ein größeres USB-Kabel brauche ich da allerdings schon noch dazu. Aufgeladen wird es seinerseits wiederum über einen Micro-USB-Anschluss und als Ausgang ist eben normaler USB-Anschluss dran, wo man eben ganz normale USB-Kabel anschließen kann. Von daher eigentlich auch für Mini-USB-Geräte geeignet und Tablets etc. Mit 9000 mAh ist auch für ein großes Tablet gut geeignet zum Aufladen. Finde ich eigentlich ganz okay. Astrid, die Tasks-Verwaltung, ja, die sehr beliebte übrigens, die wurde jetzt von Yahoo gekauft. Yahoo hat Astrid gekauft, die App. Was bedeutet, Yahoo möchte in diese To-Do- und Task-Manager Szene, sage ich mal, einsteigen, ja, und vielleicht hier ein Konkurrenzprodukt bieten, denn die To-Do-Listen und Taskmanager, das ist momentan noch ein Schwachpunkt bei Google. Bisher wurde das alles ganz stiefmütterlich behandelt. Anscheinend nutzt es eh niemand bei Google, so eine To-Do-Liste. Ja. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum das seit Jahren schon hier so in der Schwebe hängt und immer wieder Leute das fordern, aber Google da nichts macht. Jetzt kam ja das Google Keep raus, der ja auch To-Do-Listen schön verwaltet lässt, aber es fehlen eben essentielle Funktionen, wie zum Beispiel eine Alarmfunktion, wenn ein Punkt auf der Liste erreicht ist, ja, das wäre zum Beispiel eine wichtige Sache, finde ich, braucht man einfach auf einer To-Do-Liste, wenn eben Punkte anstehen, die auch an eine gewisse Zeit gebunden sind. Und auch sowas wie Gruppierung und so weiter, da müsste man vielleicht noch ein bisschen was machen, ja, auch um es mal ganz jetzt abzuheben, vielleicht Gruppen Arbeit, ja, das heißt, dass mehrere auf eine To-Do-Liste zugreifen können, zumindest für manche Anwendungen interessant, ja. Und Astrid ist ja sehr, sehr umfangreich. Und wenn Yahoo das tatsächlich jetzt hier integriert in seine Dienste, dann hat Yahoo auf einmal einen Fuß in der Tür. Und Google sollte sich ein bisschen beeilen, das mit dem Google Keep hinzukriegen, damit das ein bisschen professioneller wird, damit man mehr Möglichkeiten hat mit den To-Do-Listen von Google Keep, bevor eben Yahoo jetzt mit Astrid auftrumpft, weil im Moment ist gegen Astrid für professionelle Anwendungen kein Kraut gewachsen. Ja, jedenfalls kein Kraut von Google. Wenn wir hier bei Google sind, können wir gleich nochmal über die I.O. 2013 sprechen. Da sind nämlich jetzt etliche Sessions schon eingestellt worden, was eben da behandelt wird. Für die meisten, die eben nicht zur Google I.O. können, es wird von diesen Sessions immer live übertragen geben, Streaming im Netz. Von daher kann man sich hier schon mal einen Zeitplan, auch wenn man nicht zur Google I.O. fährt, machen, was für Sessions denn man gerne angucken möchte. Momentan gibt es hier nur eine, die eingetragen ist, was hier Google Babel betreffen könnte. Das war ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht ist das ja eine interessante Sache. Das geht nämlich um Cloud Messaging. Ja, es hört sich zwar an, als ob das eine Entwicklergeschichte wäre, also so eher so dieses Cloud Messaging für Entwicklungsdinger. Ja. Aber da können wir mal abwarten. Ich habe ja sowieso die größte Hoffnung für die Keynote und ich hoffe, da wird Google Babel erwähnt. Ich halte das für einen der wichtigsten Dienste, die Google bieten muss in den nächsten Wochen, ja, bevor sie verlieren komplett den Anschluss. Ja. Da muss was passieren und ich habe wirklich sehr, sehr viel Hoffnung, dass da das jetzt auf der Google I.O. auch erscheint. Ja, ich fordere von Google auf, dass Google Babel erscheint bei der Google I.O., dass das released wird dort. Jede weitere Verzögerung wäre meiner Meinung nach das falsche Zeichen. Ja. Die Messenger der Konkurrenz sind sowieso schon übermächtig und selbst Samsung trumpft da jetzt auf mit seinem Chat on, das übrigens nicht nur für Samsung-Geräte funktioniert. Ja. Aber der große Platz hier, Facebook und WhatsApp, die müssen natürlich jetzt angegangen werden und da hat man keine Zeit mehr dazu, jetzt noch länger zu warten und Google Babel muss kommen. Ja, Google Babel muss kommen. Und ich hoffe, da wird auch bei der Keynote drüber gesprochen. Gut, immer mal wieder so ein Häppchen zur Google I.O. Den Monat ist es ja soweit und bin ich so gespannt. 15. Fängt die Google I.O. an, 15. und geht bis 17. im Moscone Center in San Francisco. Und da muss ich mal noch mal Vorrat an Cola und Chips auffrischen, ja, für die Tage da. Galaxy Note 3, das wird hier jetzt ausgeschildert, dass das mit Octa-Core GPU kommen soll und einem Octa-Core Prozessor. Das heißt, nach dem Samsung S4 soll jetzt eben auch das Galaxy Note 3 mit diesem Octa-Core ausgestattet sein, Exynos 5, und soll ein 5,99 Zoll, also sagen wir mal 6 Zoll Full HD Super AMOLED Display mit sich bringen und erwartet wird Android 4.3 in dem Artikel hier. Naja, ich glaube es nicht. 4.2 wird es wahrscheinlich sein. bei 4.3, das wird wahrscheinlich erst bei der Google I.O. jetzt vorgestellt werden. Und ja, ich kann mir das halt vorstellen, dass das dann schon vorhanden ist. Gut, das die Größe, da kann man, ja, da kann man natürlich wieder geteilter Meinung sein. Das Note war ja noch nie ein Handy, das jetzt besonders klein war. Das war immer ein Trümmer. Jetzt geht's immer weiter mit 6 Zoll, das neue Note. Ob das die richtige Größe ist, das wird sich zeigen. Hier sieht man auf dem Bild mal ein Note und ein Samsung Galaxy S4 nebendran. Dann kann man schon mal sehen, das S4 ist ja auch schon relativ groß. Und ja, da kann man was sehen, wie groß das Note 3 dann tatsächlich ist. Wird seine Abnehmer finden, nämlich für die Leute, die eben, naja, sagen wir mal, ein Tablet nicht unbedingt brauchen, aber trotzdem für Spiele hier ein großes Display haben wollen. Ich finde es ganz gut, warum nicht? Ja, und Notepad soll ja nicht unbedingt so klein sein, weil da muss man auch drauf schreiben können und tatsächlich ist natürlich wieder dann der Stift dabei, der Stylus, mit dem man schön auf dem Display zeichnen kann und schreiben kann. Was haben wir noch? Sony lässt es krachen. Genau, das neue Gerät mit dem Codenamen Honami. Ja, ich will immer Hanami sagen, weil das was anderes bedeutet in Japanisch. Honami, das soll vor allem mit einer fabelhaften Kamera glänzen. Ja, und zwar mit einer 1/1 Zoll, mit einem 1/1 Zoll Sensor, Kamerasensor. Zum Vergleich, das Nokia N8, das ja als, also mit Gerät mit ausgezeichneter Kamera gilt, hat 1,83 Zoll. Ja? Und das Samsung Galaxy hat 1,2 Zoll. Entschuldigung, 2,3 Drittel Zoll. Mann, ist das kompliziert. Diese Angaben, diese Inch-Angaben sind einfach furchtbar. Und das HTC One hat nur 1/3 Zoll. Ja, also das sieht man hier, wie die einzelnen Sensoren von der Größe her zuzuordnen sind. Ja. Im Prinzip ist es so, je größer die Kamerasensoren, ja, desto größer kann die Lichtausbeute sein, beziehungsweise desto höher kann die Megapixelzahl sein, ohne dass diese störenden Rauscheffekte auftreten. Es gibt halt physikalische Grenzen, das heißt, wenn der Sensor zu gering ist, aber die Megapixel zu klein ist, aber die Megapixelzahl zu hoch, also die einzelnen Erfassungspunkte, ja, sind zu viel und sind zu eng aneinander, dann können Störungen entstehen. Ja. Ist der Sensor hingegen groß, ja, kann die Auflösung entweder höher sein oder die Lichtausbeute deutlich stärker sein. Ja. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dieses Gerät, wenn es denn überhaupt ein Handy sein wird, ja, könnte es darauf hindeuten, dass es eine 20-Megapixel-Kamera also mit Cybershot G-Linse wird, so der Artikel. Ja. Das heißt, es könnte möglich sein, dass das Teil entweder ein so ein kombiniertes Gerät sein wird, wo der Hauptschwerpunkt auf der Kamera liegt, oder eben eine reine Kamera. Gegen eine reine Kamera spricht, dass da auch ein Sony Walkman Chip mit drin verbaut ist, mit 2,3 GHz Snapdragon 800 Prozessor, zusätzlich nochmal 2 GB Speicher und 5 Zoll Display. Ja. Und das spricht dann eher dafür, dass es ein Handy wird mit integrierter Kamera, mit einer sehr guten Kamera. Ja. 20 Megapixel bei der Sensorgröße dürfte es einigermaßen sein. Ja. Und vielleicht sind es auch weniger Megapixel. Wir müssen nochmal abwarten, bis hier letztendlich die Gerüchte ja, sich bestätigt haben. Aber diese Gerüchte sind bereits schon ziemlich ziemlich glaubwürdig, ja, diese Details. Und da könnte man endlich mal ein Handy haben, vielleicht mit einer vernünftigen Kamera. Und das wäre auch mal nicht schlecht. Vor allem, wie gesagt, das Objektiv, die Linse, da kommt es auch mit drauf an. Größe des Chips und Megapixelzahl sind eine Sache, aber die Linse, ja, das Objektiv, das ist meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste. Eine große Linse kann viel Licht einfangen und bündeln und da nützt auch der beste Chip nichts, wenn das Objektiv Mist ist. So, dann die Ouya zieht immer weitere Entwickler an. Ja, ist ja fast wöchentlich, wo ich hier Erfolgsmeldungen von der Ouya bringe. Und diesmal hat's Madfinger Games geschafft, sich durchzuringen für die Ouya Games anzukündigen. Und zwar soll da Shadowgun kommen für die Ouya. Und auch noch, Moment, wo ist es? Dead Trigger, genau, soll auch noch kommen. Und die Games, die sollen also wirklich, ja, Hammer sein. Mhm. Und wer die Spiele schon außerhalb von dem Android-Universum kennt, der weiß, was da kommt mit Shadowgun, Dead Zone und Dead Trigger. Darf man also sehr, sehr gespannt sein, wie sich das auf der Ouya schlägt. Aber gut zu wissen, dass auch ein weiterer großer und oder sagen wir mal ein guter Spieleentwickler, Madfinger, eben jetzt hier auf den Geschmack kommt, für die Ouya zu entwickeln. Läuft doch alles klasse für die Ouya. Momentan tut sie jeden Unkenrufen zum Trotz eben immer wieder zeigen, dass sie eben doch die Entwickler um sich scharen können und Interessenten gibt's genug. Ja, so viele Leute, die ich kenne, die sagen, wann kommt die Ouya raus? Wann kommt die Ouya raus? Ständig werde ich gefragt, wann kommt die Ouya raus? Ja, vielleicht kommt's übrigens im Juni. Ja. Also in den USA wird sicherlich im Juni kommen. Im großen Stil. Vielleicht haben wir Glück und es ist auch bei uns dann im Juni erhältlich. Vielleicht auch bei Amazon, so wie es in den USA ist. Und da würde ich mich schon freuen. Wenn der Preis stimmt mit den 99 Euro, was eingepeilt war, super. Wahnsinn. Ich habe noch ein schönes Live-Wallpaper entdeckt. Das wollte ich diesmal nicht App der Woche machen. Hab ja schon vor kurzem Live-Wallpaper wieder als App der Woche gehabt. Und das will ich dann nicht überstrapazieren. Aber Live-Pixels. 8-Bit-Grafik. Ja, wer auf 8-Bit-Grafik steht, der muss das Teil sich mal angucken. 8-Bit-Effekte mit in schönen Pixel-Umgebungen auf dem Handy als Live-Wallpaper ist einfach fantastisch, ja. City at Night, Pixel-Explosion, dann so Leuchtkäfer in der Nacht, ja. Blazing Fire, Fireworks, Cat in Space, dran wird auf der Raten, was ist es? Den Young Cat in 8-Bit, schöne 8-Bit-Grafik, ist ja normalerweise sowieso immer 8-Bit-Grafik, ne. Aber noch mit schönen Effekten, Hungry Snake, ja, das bekannte Snake-Spiel auf eurem Live-Wallpaper. Ihr könnt zwar nicht eingreifen, aber ihr könnt die Schlange beobachten, wie sie alles wegfresst. Snowstorm, Text of your choice, das heißt, also man kann auch einen Text eingeben, was ihr wollt, der wird dann angezeigt, ja. Ein Gewittersturm wird da noch steht da noch zur Verfügung und Wasser wird es geben oder gibt's. Und zusätzlich werden immer weiter neue Szenen folgen, so die Versprechung des Entwicklers In-House Games oder In-Horse Games müsste es eigentlich heißen, ja genau. Und hier gibt's eine kostenlose Demo-Version, ja, wo 5 Szenen zum Anschauen ist. Die habe ich auch mal verlinkt. Für 79 Cent gibt es dann die Vollversion, wo diese ganzen Szenen, die ich eben aufgezählt habe, mit sind und wie gesagt, da mit dabei sind und wie gesagt, da wird es eben festgelegt sein, oder da wird es dann eben noch weitere geben. Übrigens, wer die Demo-Version holt und sich das anguckt bei im Settings-Bildschirm, da können alle Szenen zu sehen sein. Da kann man sich also alle angucken. Nur wenn man es da als Live-Wallpaper einstellt, dann sind nur 5 auswählbar. Ja. Also diese schöne Live-Pixels nennt sich das. Sieht wirklich faszinierend aus. Also ich war da richtig fasziniert. Die Grafik, ich meine, ja, 8-Bit halt, ne? Lächerlich eigentlich. Aber was damit gemacht wird und dann diese Effekte, und auch diese schöne diese schöne Überblendung von den einzelnen Szenen, das hat mich dazu animiert, mal wieder ein neues Wallpaper zu installieren. Ja, so sieht es aus. Gut, dann habe ich noch, die NASA empfängt jetzt Bilder von den Funksats, die Telefonsatelliten bestückt mit Nexus One und Nexus S, die in der Umlaufbahn sind, senden Bilder. Und naja, gut, ich meine, man darf natürlich nicht zu viel erwarten, aber ich finde es schon faszinierend, dass für 3.500 US-Dollar inklusive Start und Herstellung solche Mini-Satelliten möglich sind, die Bilder übrigens mit der Stock-Kamera, also mit der eingebauten Kamera, zur Erde schicken. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Und ich finde es faszinierend eigentlich. Übertragen werden die Bilder auf dem UHF-Radioband. Und somit können die auch von Amateurfunkern quasi empfangen werden. Die NASA hat hier ganz gute Anlagen. Ein paar Pixelfehler gibt es natürlich. Ich denke, das sind Übertragungsfehler, so wie das aussieht. Lässt sich wohl nicht anders vermeiden, weil, wie gesagt, das ist schon für also Raumfahrttechnik ist das die Low-Tech, ja. Aber es ist schon faszinierend, was Android sogar noch in diesem Bereich ermöglicht, das kostengünstig so hinzukriegen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und ich meine, die Belastungen für die Geräte sind auch extrem groß. Und die funktionieren. Und das ist schon auch also ein Prädikat für die Qualität des Nexus S und Nexus One, die eben dort jetzt eingesetzt werden. Dann Community. Da hat der Alexander eine Frage gehabt. Mir ist gestern aufgefallen, schreibt er, dass die Google-Navigation keine Straßennamen mehr vorliest. Ja, sie sagt also beispielsweise nicht mehr rechts abbiegen auf Berliner Straße, sondern nur noch rechts abbiegen. Ist das nur bei mir der Fall oder hat Google da etwas geändert und kann man das auch wieder umstellen? Ich habe ein Galaxy Note 2 mit aktueller gerooteter Samsung Firmware. Also, zunächst mal, es gibt ja öfters mal ein paar Umstellungen bei der Google-Navigation. Ja, mir ist es mal passiert, dass irgendwie diese TTS-Spracheinstellungen, dass die da nicht aktiviert waren auf einmal mehr. Das heißt, dann kann der Straßenname nicht ausgesprochen werden, weil da braucht man diese TTS-Unterstützung dafür. Ja. Das andere sind ja Samples und das hier ist ja direkt die Sprachausgabe. Und ja, deswegen da vielleicht mal gucken, das habe ich ja auch schon geschrieben. Dann hat Alexander da allerdings geantwortet, dort habe ich mal geschaut, ich sehe aber gar nicht, wie man das deaktivieren könnte, sollte also aktiviert sein. Ja, da gibt es halt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten, das ist ganz so einfach. Bei Samsung hängt das, glaube ich, überhaupt ganz woanders da als in einem Stock Android. Normalerweise sollte das auch nicht deaktiviert sein, kann man also nicht ganz so einfach machen. Hat sonst noch jemand Probleme mit der Google-Navigation in letzter Zeit? Also ich habe es ja eh auf Englisch stehen, das heißt, ich kann es nicht direkt jetzt, ich merke das nicht direkt, wenn mal da irgendwas umgestellt wird bei der deutschen Sprachausgabe, weil das hat auf jeden Fall auch mit der deutschen und englischen Sprachausgabe zu tun. Ich habe auch öfters neue Stimmen, ja, in Englisch, also verbesserte Stimmen, die wird immer besser. Und wenn ich auf Deutsch umschalte, dann denke ich, ich bin zurück vor 3-4 Jahren oder so in der Google-Stimme. Also die Sprachausgabe im Englischen hört sich das schon deutlich besser an. Von daher, hat jemand noch Probleme mit der Google-Navigationssoftware, dass die auf einmal keine Straßennamen mehr vorliest? Das wäre schön, da würde sich der Alexander sicher freuen, wenn da eine Antwort käme. Dann komme ich am Schluss zur App der Woche. Ein Spiel mal wieder, ja, zur Abwechslung. Schon lange kein Spiel mehr da gewesen. Ne? Punch Quest heißt das Ganze. Punch Quest. Und irgendwie habe ich es heute mit 8-Bit, ja. Auch hier so in guter 8-Bit-Manier. Ja. Ja, vielleicht kann man auch schon 16-Bit sagen. Ja, ich weiß nicht genau. Also schon gut für 8-Bit-Verhältnisse, muss man sagen, die Grafik. Geht's rund, ein schnelles Arcade-Style-Kampfspiel, ja, der man blitzschnell über die Plattform rennen, muss alles niederkloppen, was einem entgegenkommt. Ja, man hat auch verschiedene Waffen, Sachen zerschlagen, um Bonusgegenstände zu bekommen und so weiter. Ja, Zusatzsachen, ich meine, punch an egg that turns you into a magical gnome. Also das ist schon, ne? Was erinnert einen das, ne? Okay. Und da geht's richtig heiß zur Sache. Wer es nicht gleich installieren will, der kann sich ja auch mal das Video angucken. Es kostet 74 Cent. Leider gibt's keine kostenlose Demo-Version. Ja, hallo, ne? Hallo Verbraucherschutzministerium. Und hier, aber das Video, das sagt eigentlich schon alles. Ja, und wenn man solche Spiele mag, ja, sieht aus wie so Kung-Fu-Master auf Steroiden, weil es viel, viel schneller ist. Ja, aber so vom Stil her, klopp, klopp, bum, bum, zack, zack, bang. Für viele wird das wahrscheinlich viel zu hektisch sein und irre, schwierig. Aber wer solche Spiele damals geliebt hat, auf dem Computer und auf den Konsolen, der wird sich hier freuen drüber. Dann da kommt das richtige Feeling wieder auf und das macht richtig Laune, richtig Spaß daran, wieder mal sowas zu machen, so ein richtiger geistloser Prügler, bam, ja, der durchgeht. Man ist schon interessant, wie viel Zeit man früher mit den simpelsten Spielen verbracht hat und heutzutage hat man ja voll die Hightech-Games und spielt sie noch nicht mal mehr die Hälfte so lang wie damals die neuen Spielideen, die es damals gab. Weil die viele Spiele heutzutage sind einfach nur gleich mit besserer Grafik, ja, besserer Sound, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche, während damals es halt schon faszinierend war, ja, so eine kleine gelbe Scheibe mit, naja, ein kleiner Kerbe drin, stundenlang, tagelang, ja, über den Bildschirm zu steuern und einfach nur Punkte zu fressen. Ja. Irre, irre. Ah, das waren Zeiten. Jo, und das war's dann wieder vom Uncast diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit. Finden tut ihr den Uncast unter Google Plus, Uncast Community, oben in der Suche Uncast eingeben, dann könnt ihr die Uncast Community in der Suche im Pop-Up-Fenster dann auswählen. Wenn ihr lieber per Mail mir die Sachen schicken wollt, könnt ihr auch das machen, rio@zenetcast.com, rio mit y@zenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.zenetcast.com, da immer an die Mehrzahl denken, zenetcast. Kommen mit S. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.